Hintergrundkultur. Der große amerikanische Reformpädagoge John Dewey ist in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen worden. Ja, der Erziehungsphilosoph Eduard Spranger hat sogar ausdrücklich vor ihm gewarnt. Im Unterschied zu den deutschen Reformpädagogen war für Dewey Erziehung nicht bloß Mittel zu einem gesellschaftlichen Ziel, sondern ein offener Erfahrungsprozess. Eine demokratische Wissenskultur war eines seiner wichtigsten Ziele. Im dritten und letzten Teil der Reihe Reformpädagogik zwischen Demokratie und Volksgemeinschaft setzt sich Karl-Heinz Heinemann mit den Gedanken John Deweys auseinander. Der amerikanische Pragmatismus, John Dewey und die erfahrungsorientierte Erziehung, heißt der Titel. Am 14. März 1915 schrieb der junge Erziehungsphilosoph Eduard Spranger an den fast 30 Jahre älteren berühmten Münchner Stadtschulrat und Reformpädagogen Georg Kerschensteiner. Seit Jahren verfolge ich Ihre Schriften und Ihre innere Bewegung tiefer als irgendwer. Dass Sie das echte Erbe Pestalozzis haben, ist mir kein Zweifel. Eben deshalb sehe ich Sie gern von dem Pragmatisten Dewey weiter abrücken. Das ökonomisch-technische erschöpft nicht die Latitüde der deutschen Erziehung. Die deutsche Staatsidee und die deutsche Wissenschaftsidee sind reicher, als man drüben jemals verstehen wird. Pragmatiker wollten die deutschen Reformpädagogen nie sein. Deshalb ließen sie sich bestenfalls auf die von John Dewey und William Kilpatrick begründete Projektmethode ein, nicht jedoch auf deren Erziehungsphilosophie. Dabei ist der Pragmatismus Deweys gerade heute interessant, nachdem mit dem Sozialismus ein System mit totalem Erziehungsanspruch zusammengebrochen ist. Das sollte Anlass sein, auch andere totale Erziehungsauffassungen in Frage zu stellen. Und zu ihnen zählt in gewisser Weise auch das deutsche reformpädagogische Denken, das im Unterschied zu Deweys Erziehungsphilosophie ein metaphysisches Menschenbild und eine rückwärtsgewandte Teleologie absolut setzt. Der in Bern lehrende Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers hat Deweys Hauptwerk »Demokratie und Erziehung« im letzten Jahr wieder in der deutschen Übersetzung von Erich Hüller von 1930 herausgebracht. Jürgen Oelkers. Er ist aber in Deutschland theoretisch jedenfalls nur an wenigen Stellen überhaupt wahrgenommen worden. Und auch die Re-Education hat es nicht geschafft, Dewey zu etablieren als einen wesentlichen Autor der internationalen Reformpädagogik. Sondern der ist übersetzt worden, relativ wenig, wenn man also überlegt, was er geschrieben hat. Und er ist dann auch im pädagogischen Diskurs sehr schnell als jemand, der technizistisch dachte, als jemand, der vom Zweck-Mittel-Schema her gedacht hat, der zientifisch ist, der pragmatistisch im Sinne eines pejorativen Wortes etc. Also diese Adjektive hat man ihm angehängt und dann hat man die wesentlichen Pointen des Werkes, würde ich sagen, nicht wahrgenommen. Jürgen Oelkers kritisiert an der deutschen Reformpädagogik das vormoderne und romantisierende Gesellschaftsbild. Warum will er den amerikanischen Reformpädagogen wieder bekannt machen? Oelkers schreibt im Nachwort der Neuauflage: Dewey ist bis in die neueste Sekundärliteratur hinein der Autor, an dem sich die Geister scheiden müssen, weil Demokratie und Erziehung auf eine Weise verknüpft werden, die dem traditionellen Erziehungsdenken widerspricht, also einen Traditionsbruch darstellt, der zugleich einen Weg eröffnet, die moderne Gesellschaft pädagogisch angemessen zu begreifen. Das Konzept ist radikal und attraktiv zugleich, ohne die klassischen Illusionen der Erziehungsphilosophie zu wiederholen. Dafür vor allem steht Democracy and Education. Das Buch begründete eine moderne Pädagogik, die gleichermaßen vom Naturalismus Rousseaus wie vom Traditionalismus einer Kulturpädagogik Abstand gewinnen sollte. Die Idee ist, Erziehung als demokratische Erfahrung zu begründen, wie andererseits Demokratie als Medium der Erziehungserfahrung zu verstehen. Erziehung ist nicht Funktion oder Instrument der Politik, sondern sie verwirklicht sich als Demokratie. Schulen erfüllen keinen abstrakten sittlichen Zweck, wie die deutsche Pädagogik nach Fichte immer angenommen hat, sondern sie sind einfach der erste Kreis der demokratischen Gesellschaft. Für Dewey dient Erziehung also keinem abstrakten Ziel, das außerhalb der Erziehung selbst liegt. Darin sieht Oelkers einen entscheidenden Unterschied zu der mit einem religiösen Sendungsbewusstsein ausgestatteten deutschen Reformpädagogik. Es ist nicht teleologisch. Das heißt, es ist nicht gebunden an irgendeine Form von, ja, von religiöser, metaphysischer Sichtweise des Kindes und des Menschen. Es ist nicht naturalistisch, nicht biologisch gedacht, also weder metaphysisch noch naturalistisch oder biologisch. Obwohl es einige Einflüsse von Darwin durchaus gibt im Werk, aber der Versuch ist, zur Erziehung zu begreifen als Vorgang Handelnder in Situationen, ohne dass man eine Art Höherkonstruktion macht, Erziehung als teleologischer Weg zu irgendwelchen höheren Idealen. Das Einzige, was bei Dewey als Idealtypus funktioniert, ist die Demokratie. Der Essener Erziehungswissenschaftler Fritz Bonsack sieht Dewey als politischen Pädagogen, der auch systematisch mehr zu bieten hat als die deutschen Reformpädagogen. Ja, einmal das viel ausgeprägtere politische Bewusstsein. Und das andere ist, dass es keinen deutschen Pädagogen aus der Reformpädagogik gibt, der ein derart umfassendes philosophisches Werk vorgelegt hat und der einen entsprechenden Horizont hat. Nein. Also das ist, wenn man Dewey mit Kerschensteiner oder Ähnlichem vergleicht, ist das also doch ziemlich kleinkariert. John Dewey wurde 1859 in einem kleinen Städtchen im amerikanischen Osten im Staat Vermont geboren, wenige Jahre vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges. Sein Vater war Lebensmittelhändler. Die puritanische Kultur Neuenglands hinterließ in ihm, wie er später berichtet, das Gefühl schmerzlicher Unterdrückung. Der nach dem Kriege in der DDR lebende deutsche Reformpädagoge Heinrich Deiters sieht Dewey durch seinen biografischen Hintergrund geprägt. Er schreibt 1947: Unter den bedeutenden Pädagogen unseres Kulturkreises ist Dewey der Erste, der den siegreichen Aufstieg einer jungen Demokratie miterlebte. Mit 25 Jahren wird er Philosophieprofessor an der Johns Hopkins Universität von Michigan. Er produziert philosophische Aufsätze, Rezensionen und Bücher. Heinrich Deiters schreibt: Wir erkennen die politisch-gesellschaftliche Situation, aus der sein Schaffen entspringt. Es kommt darauf an, den Geist der jungen amerikanischen Demokratie aus erstarrten Denkformen zu befreien. Seine Philosophie ist aber nicht nur geprägt durch den amerikanischen Frontier Spirit, sondern mindestens ebenso sehr durch die deutsche Philosophie, durch Kant und Hegel. Jürgen Oelkers. Es gab drei Impulse. Das eine war seltsamerweise Hegel. Er war ja lange Hegelianer. Da hat er im Prinzip das politische Problem der modernen Gesellschaft erkannt, dass es Institutionen sind, die über öffentliche Auseinandersetzungen gestaltet werden müssen. Da ist ein sehr starker hegelianischer Einschlag. Dann hat er Charles Peirce, das ist derjenige, von dem er den Pragmatismus philosophisch übernommen hat. Und der größte Einfluss war William James, dessen Psychologie er 5 Jahre studiert hat, um dann seine eigene Philosophie völlig zu ändern. William James, der auch in Deutschland nicht sehr bekannt ist, ist für mich neben Henri Bergson und Ernst Mach der eigentliche Philosoph des Fin de siècle. Als er 1894 das Institut für Philosophie, Psychologie und Pädagogik an der Universität Chicago übernimmt, wird er mit seiner Laborschule weltbekannt. Bis er 1904 die Chicagoer Universität verlässt, werden dort 150 Schülerinnen und Schüler in 11 Jahrgangsgruppen unter optimalen materiellen und personellen Bedingungen unterrichtet. Dort entwickelt er sein reformerisches Schulkonzept. Die Schule ist eine Lernumwelt aus Materialien und Werkstätten, Bibliothek und Schulgarten, Schulgemeinschaft und Exkursionen, in denen die Kinder experimentierend ihre Erfahrungen sammeln, dabei sich und die Realität erkunden und Kooperation lernen. Fritz Bonsack nennt ein Beispiel. Die hatten eine Art Curriculum, obwohl sie vorwiegendartig gearbeitet haben. Aber es gab ein Curriculum, was weiß ich, The Life of Primitives, also das Leben der Primitiven, wurde gesehen in gewissen Analogien zu dem, was jetzt so die kindliche Lebenswelt charakterisiert. Also da gab es durchaus ein Curriculum, und zwar ein sozialhistorisch orientiertes Curriculum. Geschichte wurde als Sozialgeschichte entwickelt, meinetwegen die Entwicklung der Textilbearbeitung bis zur Textilindustrie. Das wurde von den Kindern als Projekt nachvollzogen. Die haben da also selbst gewoben und gesponnen und haben nachher einfache Maschinen, Webmaschinen konstruiert und Ähnliches. Der Widerspruch zwischen dem Versprechen von Freiheit und Gleichheit und der Verelendung des Industrieproletariats beschäftigte Dewey auch politisch. Er hatte Kontakt mit Sozialrevolutionären und unterstützte Hilfsorganisationen für das amerikanische Immigrantenproletariat. Einen Laissez-faire-Kapitalismus, der das Gegeneinander der Menschen schürt und auf Ausbeutung beruht, sieht er als eine Entartung an, die er durch ein Konzept sozialer Demokratie bändigen möchte. Einer einheitlichen Sekundarschule für alle Kinder des Volkes misst er eine demokratisierende Bedeutung zu. Jürgen Oelkers. Er hat sich ja sehr stark auch mit dem Bolschewismus und dem Faschismus auseinandergesetzt. Er hat die Sowjetunion besucht in den 20er Jahren, ist dann relativ emphatisch gewesen, hat sich dann korrigiert später. Er hat aber da überhaupt keine Mühe gehabt, Leon Trotzki zu verteidigen. Er hat Bertrand Russell gegen fundamentalistische Angriffe verteidigt in den 40er Jahren. Also er war eine öffentliche Figur, für die die offene öffentliche Gesellschaft grundlegend war. So eine Figur ist in der ganzen deutschen Reformpädagogik nicht präsent. Er war ein Sozialdemokrat, würde man in der deutschen Terminologie sagen. Ein liberal-sozialer Demokrat. Kein Republikaner. Ein liberal-sozialer Demokrat, der gesehen hat, dass die ökonomischen Kräfte gebändigt werden müssen, der gesehen hat, dass man soziale Ausfälle zu behandeln hat, der aber nicht zu irgendeiner totalitären Lösung, wie das in den 30er Jahren ja in beiden großen Lagern passiert ist, greifen wollte. Also das war die Grenzbestimmung war da, wo das demokratisch-öffentliche Prinzip außer Kraft gesetzt wird. Und das ist die Grunderfahrung der 30er Jahre, dass das eine wie das andere Gesellschaftsmodell totalitär wird und damit Grundregeln öffentlicher offener Gesellschaft außer Kraft setzen. Jürgen Oelkers sieht in Dewey einen bemerkenswert klarsichtigen politischen Intellektuellen, wie ihn die deutsche Pädagogenzunft nicht kennt. Daneben war Dewey einer der ganz großen öffentlichen Figuren des amerikanischen Geisteslebens. Er hat längst vor Habermas den Strukturwandel der Öffentlichkeit verstanden. Es gibt einige Diskussionen zwischen ihm und Walter Lippmann in den 20er Jahren, wo sehr klar das Problem, dass die Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts nicht mehr da ist, sondern in der Konsumgesellschaft zu verschwinden droht, gesehen worden ist und bei Dewey zur Folge hatte, dass deswegen die ursprünglichen Affinitäten zu bestimmten Reformpädagogen wie Kilpatrick abgebrochen worden sind. Dewey starb 1952 mit 92 Jahren in New York. Demokratie sei primär keine Regierungs-, sondern eine Lebensform. So fasst er in seinem systematischen Hauptwerk Democracy and Education sein Demokratieverständnis zusammen. Demokratie sei eine Form gemeinsamer, miteinander geteilter Erfahrung. Und weiter? Die Vermehrung der Individuen, die an einer bestimmten Angelegenheit so interessiert sind, dass jeder sein Handeln zu dem der anderen in Beziehung zu setzen und umgekehrt, das Handeln der anderen für sein Tun in Rechnung zu stellen hat, bedeutet den Niederbruch der Schranken zwischen Klassen, Rassen und nationalen Gebieten. Mit seinem Demokratieverständnis hat auch Dewey so etwas wie eine letzte Begründung von Erziehung, die sich nicht mehr hinterfragen lässt. Jürgen Oelkers. Alles, was er auch in seiner Laborschule und später geäußert hat über Erziehung, hängt zusammen mit seiner Idee der demokratischen Gesellschaft. Denn wozu dient das? Also es dient nicht einfach nur die Erziehung und die Bildung in der Schule, dass Kinder rein aus eigenen Interessen gefördert werden, sondern es hat die Vorstellung, dass sie nur dann überhaupt können, wenn die Gesellschaft überleben kann. Das kann sie nur, wenn sie demokratisch ist. Das begründet Dewey mit einer Theorie der Differenz. Also seine Grunderfahrung, auch in Chicago, später in New York, war, wir haben sehr verschiedene ethnische Gruppen. Diese Gruppen können nur dann interagieren, wenn sie gemeinsame Regeln und gemeinsames Bildungswissen haben oder eine Bildungsgemeinsamkeit haben. Und weil sie aber interagieren müssen, sind demokratische Regeln, die das Verfahren bestimmen können, notwendig. Insofern ist Demokratie Lebensform und Verfahren zugleich. Und deswegen kann er auf die Idee kommen, die Schule sei die embryonale Stätte für diesen Prozess. Es ist nicht, dass die Demokratie da geboren wird, wohl aber, dass man in der Schule demokratische Verfahren und Lebensformen einzuüben hat. Unter der Voraussetzung sehr verschiedener ethnischer und bildungsmäßiger Voraussetzungen. Wer soll das sonst machen? Die offene, öffentliche Gesellschaft, so glaubt Dewey, werde auch die Klassenschranken beseitigen. Während die deutschen Reformpädagogen von rechts bis links sich mit dem Tönniesschen Dualismus herumplagen, hier die ursprüngliche organische Gemeinschaft, dort die von Interessen und Organisation zerrissene, kranke Gesellschaft, kennt Dewey diesen Dualismus nicht. Die Gesellschaft beruht auf der Individualität und der Verschiedenheit ihrer Mitglieder. Das macht gerade ihren Reichtum aus, ebenso wie ihre Offenheit nach außen. Fritz Bonsack. Dewey liegt sehr an der Verbundenheit der Menschen, an der Community, der Gemeinsamkeit von Ideen, von Handlungen, des gemeinsamen Agierens, gemeinsamen Plans, des gemeinsamen Lösens von Problemen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er die Einmaligkeit des Individuums betont. The uniqueness of every individual ist sein Ausdruck irgendwo in seinen Schriften. Also das stammt natürlich aus der abendländischen und auch christlichen Tradition. Dieses Konzept der Einmaligkeit des Individuums. Das ist also kein Kollektivismus, was man bei ihm an sozialen Momenten sieht, sondern das ist eine, ja, ich meine, da kann man schon von Gemeinschaft sprechen. Eine Gemeinschaft, die das Eigenrecht und die Verschiedenheit, er betont die Verschiedenheit der Individuen sieht und akzeptiert und für wertvoll hält. Hochaktuell im Zeitalter der Ablehnung von Fremden und Fremdheit und Andersartigkeit. Demokratie ist für Dewey ein Prozess. Ebenso sieht er die Erziehung. Es widerspricht einem offenen demokratischen Erziehungsverständnis, von festen, vorgegebenen Zielen auszugehen, die in einem starren Begriff von Moralität außerhalb des Erziehungsprozesses und vor allem außerhalb der zu Erziehenden zu finden wären. Fritz Bonsack. Dewey schreibt in Democracy and Education, Erziehung hat keine Ziele jenseits ihrer selbst. Das ist teilweise kritisiert worden, der proklamiert hier eine ziellose Erziehung und das ist chaotisch und so etwas. Ich würde sagen, das ist ein Missverständnis. Dahinter steht eben der Wert jedes Lebensmoments, das steht dahinter. Den kann ich nicht aufopfern für irgendwelche Ziele, die da draußen sind. Das Ziel ist drin. Und das heißt auch, dass der einzelne Lebensmoment einmalig ist und nicht, und das sind jetzt schleiermacherische Worte, aufgeopfert werden darf. Und das spielt in Deweys Pädagogik eine zentrale Rolle, dass er es ablehnt, dass jetzt die Gegenwart der Kinder einfach benutzt werden, dass die Kinder als Belehrungsobjekte benutzt werden. Sie sind Subjekte, so wie sie sind, und jeder ihrer Momente ist kostbar. Das hat Konsequenzen. Sie müssen auch ihr Leben nicht einfach als Vorbereitung, das wird von Dewey immer wieder kritisiert, dass die traditionelle Pädagogik Schule und Lernen als Vorbereitung betrachtet und nicht als Leben, das in sich selbst sinnvoll ist. Ich würde sagen, da scheint mir ein ganz wichtiger Hebel gefunden zu sein, um die Realität unserer eigenen Schule zu kritisieren. Dewey kritisiert, wie andere Reformpädagogen auch, dass die Schule das Lernen reduzieren möchte auf einen sprachlich-symbolischen Übermittlungsakt. Dem stellt er das Handeln als Erfahrungsquelle gegenüber. Bei anderen Reformpädagogen wird das Erlebnis, die Tat an sich, bar jeden Inhalts zu einer pädagogischen Qualität. Auch dieses Verständnis von Tat und Erleben ist ein Einfallstor für autoritäre und vernunftfeindliche Ideologien. Anders bei Dewey, meint Jürgen Oelkers. Das ist bei Dewey anders. Also sein Bezugspunkt, das sind die modernen Erfahrungswissenschaften. Das Erziehungsmodell, das ist auch oft gescholten worden als unpädagogisch, ist nachgebildet der Experimentalsituation moderner Naturwissenschaften. Es ist ein Experiment, das man kann man steuern, das kann man auch pflegen, man kann es auch in gewisser Weise begrenzen, aber man kann nicht sagen, was letzten Endes dabei rauskommt. Das entscheidet der Lernende selbst. Das ist relativ radikal, denke ich, als Grundannahme, und es ist auch in den sehr stark metaphysisch gestimmten deutschen Reformpädagogikkreisen so nicht wahrgenommen worden. Aber es ist der Kern des Pragmatismus und es ist auch der Kern dessen, was Dewey daraus pädagogisch macht. In diesem Sinne entscheidet jeder Lernende selbst über seinen Lernprozess. Das bedeutet jedoch nicht, dass es an der Laborschule in Chicago keinen verbindlichen Lehrplan gegeben hätte. Die Geschichte der Arbeit ist der strukturierende Leitfaden, aus dem heraus die Beschäftigung mit einzelnen Projekten und Tätigkeiten erwächst. Lehrinhalte sind weder ins Belieben der Lehrer gestellt, noch von den spontanen Äußerungen der Schüler abhängig. Jürgen Oelkers. Im Mittelpunkt der Schule war die Bibliothek. Das ist symbolisch kein Zufall. Das war in der Tat gedacht, die Kinder sollen herangeführt werden an die fortgeschrittene Wissenschaftskultur. Denn ohne dem kann man das, was in der Gesellschaft vor sich geht, nicht mehr verstehen. Die Handlungsorientierung ist nicht romantisch. Die Handlungsorientierung ist zweckorientiert, problemorientiert. Und so, dass die Erfahrungen sich beziehen lassen müssen auf entweder Experimente oder Bestände von Wissenschaften. Und nicht einfach ständig sich wiederholen oder ständig nur darauf bezogen werden, dass Kinder Spaß daran haben. Nein, Dewey sei alles andere als ein Vertreter einer Pädagogik vom Kinder aus. Die Bereicherung der Erfahrung jedes Einzelnen bringe auch das Maß an sozialer Erfahrung, das eine soziale Demokratie braucht, um zu funktionieren und um akzeptiert zu werden. Dewey war ja bekanntlich oder weniger bekanntlich einer der großen Kritiker der rein kindorientierten Pädagogik. Er war nicht child-centered. Seine Theorie bezieht sich natürlich auf kindliches Lernen, aber immer unter dem Anspruch öffentlicher, demokratischer, gesellschaftlicher Verhältnisse. Nicht einfach nur so das Kind in den Bedürfnissen, die das Kind zufälligerweise hat. Für uns heute ist es auch erstaunlich, dass ein Pädagoge mit diesem demokratischen Anspruch an seiner Laborschule offensichtlich keine formelle Mitbestimmung der Schüler kannte. Verbirgt sich hinter diesem distanzierten Verhältnis zu Mitbestimmungsregeln nicht ein Gemeinschaftsverständnis, das formelle Rechte als störend empfindet? Hätte es nicht zur demokratischen Erziehung gehört, Interessenvertretung, Konfliktbewältigung und Widerstand gegen unnötige Herrschaft zu erproben? Fragt Bonsack in einem biografischen Beitrag. Jürgen Oelkers interpretiert Deweys Verhalten anders. Das Unterscheidende ist die Art und Weise, was sie wie vermitteln und wie die Kinder, der Vorgang, wie sie lernen. Das ist für mich die entscheidende Qualität. Denn Demokratie hängt für mich mit Verstehen zusammen, also mit Begreifen von Zusammenhängen, von sozialen, politischen und wissenschaftlichen Zusammenhängen. Und das lernen sie, glaube ich, sehr viel besser, als wenn man ihnen ein Curriculum vorsetzen würde. Sie lernen sozusagen die Demokratie des Wissens kennen. Das hat ihn, glaube ich, auch am meisten fasziniert. Er hat ja auch Democracy in Education sehr stark sich gegen diese fröbelschen und pestalozzischen Theorien des Wachstums im Sinne eines natürlichen Begriffs, des Behütens und also solche Dinge gewandt und gesagt, das ist einfach ein Vorgang von Lernen und Wissen und wir müssen alles daran setzen, dass die Kinder zu einer demokratischen Wissenskultur kommen. Das ist das Allerwichtigste, damit sie nicht etwas glauben und etwas für wahr halten, was sich überhaupt nicht mehr halten lässt. Das heißt also, dass man die Autorität aus Wissens- und Curriculumstrukturen rausnimmt und es durchsieht. Das ist für mich das Entscheidende. Und davon sind wir weit weg, weit weg. Deweys Erfahrungen in der jungen, aufstrebenden amerikanischen Demokratie sind andere als die der deutschen Pädagogen im imperialistischen Kaiserreich, dem letzten staatlichen Repräsentanten einer zu Ende gehenden Epoche. Wenn man Eduard Spranger, nehmen wir den, mit Dewey vergleicht, dann sind das wirklich zwei verschiedene Welten. Das sind zwei Welten der Geistesgeschichte, das sind zwei Welten der Universitätsgeschichte und zwei Welten von Gesellschaftserfahrung. Eduard Spranger hat seine Primärerfahrung aus dem Kaiserreich, insbesondere aus der wilhelminischen Variante des Kaiserreichs. Dewey, der in Vermont aufwächst, erlebt eine aufbrechende, konfliktreiche, auch von Klassenkämpfen her geprägte, aber demokratische Gesellschaft, die es schafft, bestimmte Dinge nicht in aggressiven, imperialen Handlungen umzumünzen. Das ist Eduard Spranger nie über den Weg gelaufen. Da sind zwei ganz unterschiedliche Kulturen, die dann auch dazu führen, dass die zentralen Figuren der pädagogischen Auseinandersetzung in anderer Art waren. Schule und Erziehung sollen heute wieder einem Werteverfall entgegenwirken, einen gesellschaftlichen Grundkonsens über Normen und Moral sichern. Auch ehemals Linke fordern den Mut zur Erziehung, die Rückbesinnung auf eine moralische Erziehung. Die praktischen Erfahrungen in unserer Gesellschaft lassen daran zweifeln, wie wirksam solche Rezepte sein können. Nicht nur unterschiedliche ethnische, sondern auch sich weiter polarisierende soziale Kulturen treffen aufeinander. Eine Situation, die vieles gemeinsam hat mit der amerikanischen Gesellschaft am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Was können wir für unsere Situation von Dewey lernen? Jürgen Oelkers. Es ist der Versuch, mit Moral lernend umzugehen. Auch mit Moral lernend umzugehen, das mag man relativistisch nennen. Relativismus hat den Vorteil, dass er nicht absolut ist. Ich glaube nicht, dass wir in Gesellschaften leben, die zurückfinden sollten zu absolutistischen Formen von Moral, ausgenommen von bestimmten Formen von Menschenrechten oder von Menschheitsregeln, weil jede Präzisierung von Moral in einem absoluten Sinne sofort fundamentalistisch ausbeutbar ist. Das sind dann neue Kirchen. Ich denke, dass Dewey das genau gesehen hat und dass er auch gesehen hat, dass die pädagogische Tradition damit sehr enorm belastet ist. Und dass sie unfähig ist, wenn sie nicht einen kategorialen Wechsel vornimmt, aus den Dichotomien, die in immer neue Absolutismen führen, herauszukommen. Der amerikanische Pragmatismus, John Dewey und die erfahrungsorientierte Erziehung. Das war die dritte und letzte Folge der Reihe Reformpädagogik zwischen Demokratie und Volksgemeinschaft von Karl-Heinz Heinemann. John Deweys Werk Demokratie und Erziehung ist im Verlag Belz in Weinheim erschienen. Nach kurzer Pause die Nachrichten. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die neue italienische Regierung unter Ministerpräsident Berlusconi hat am Abend die Vertrauensabstimmung im Senat in Rom mit nur einer Stimme Mehrheit gewonnen. Nach dem offiziellen Ergebnis votierten 159 Senatoren für die rechtsgerichtete Koalition, 153 stimmten dagegen und zwei enthielten sich. 12 der insgesamt 326 Senatoren nahmen nicht an der Abstimmung teil. Die notwendige absolute Mehrheit lag bei 158 Stimmen. Mehrere Parlamentarier der Zentrumsparteien hatten vor der Abstimmung den Saal verlassen und so das erforderliche Quorum zur Bestätigung des Kabinetts herabgesetzt. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, da das Bündnis von Forza Italia, Lega Nord und der von den Neofaschisten geführten Nationalen Allianz im Senat nicht über die absolute Mehrheit verfügt. Die Magdeburger Polizei hat bestätigt, vor den ausländerfeindlichen Ausschreitungen am Himmelfahrtstag vom Verfassungsschutz über mögliche Krawalle informiert worden zu sein. Das geht aus einem Bericht von Polizeipräsident Stockmann hervor, den Innenminister Remmers heute in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt veröffentlichte. Unterdessen gab der leitende Oberstaatsanwalt Jaspers bekannt, dass man jetzt 30 Tatverdächtige ermittelt habe. Gegen 6 von ihnen seien inzwischen Haftbefehle erlassen worden. 4 der mutmaßlichen Täter säßen in Untersuchungshaft, 2 seien untergetaucht, teilte Jaspers weiter mit. Generalstaatsanwalt Hossfeld kündigte an, dass in allen Fällen noch in diesem Monat Anklage wegen Landfriedensbruchs erhoben werde. Der Streit um einen Abschiebestopp für Kurden aus der Türkei weitet sich zu einem schweren Konflikt zwischen der Bundesregierung und SPD-geführten Ländern aus. Bundesinnenminister Kanter verurteilte heute in Bonn entsprechende Vorstöße mehrerer Landesregierungen als Aufkündigung des Asylkompromisses vom vergangenen Jahr. Der Unionspolitiker forderte SPD-Chef Scharping auf, dafür zu sorgen, dass zur bisherigen Praxis zurückgekehrt werde. Dagegen drängten Niedersachsen und das Saarland auf einen bundesweiten Abschiebestopp. Andernfalls würden sie den Alleingängen von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz folgen. Die Bundesregierung will sich nicht aus der weiteren Erkundung des Salzstockes Gorleben als Endlager für radioaktive Abfälle zurückziehen. Die stellte Umweltminister Töpfer heute in Bonn klar. Er wies damit einen Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zurück, in dem auf alternative Erkundungen auch in Ostdeutschland hingewiesen wurde. Der Minister sprach von einem, so wörtlich, alten Hut. Töpfer fügte hinzu, es seien zwar rein vorsorglich wissenschaftliche Arbeiten zur Untersuchung von Salz- und Kristallinformationen an anderen Standorten eingeleitet worden, doch sei es völlig abwegig, daraus auf eine Abkehr von Gorleben zu schließen. Der Deutsche Presserat hat das neue saarländische Pressegesetz als Blamage für die repräsentative Demokratie kritisiert. Die Organisation bemängelte heute in Bonn, dass in Zukunft Gegendarstellungen ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt in Medien veröffentlicht werden dürften. Der Rat wandte sich auch gegen die im Thüringer Landespressegesetz geplante Erhöhung der Bußgelder bei Nichtabdruck von Gegendarstellungen auf bis zu 100.000 Mark. Am vergangenen Freitag hatte der Landtag in Saarbrücken mit der SPD-Mehrheit das neue Pressegesetz verabschiedet.